Dies ist die 10. Lehreinheit zu unserem Thema die Gemeinde. In den vorigen Lehreinheiten beschäftigen wir uns mit verschiedenen Aspekten der Gemeinde, so wie sie im Neuen Testament dargestellt wird. Wir befassen uns mit der weltweiten Gemeinde, der Ortsgemeinde und den wichtigsten Diensten, aus denen die Gemeinde besteht. Weiterhin versuchten wir anhand neutestamentlicher Berichte ein Bild des Alltagslebens einer Ortsgemeinde zu entwerfen. In dieser Lehreinheit möchte ich ein Thema aufgreifen, das eine prophetische Komponente hat. Mit anderen Worten, es blickt nach vorne in die Zukunft, auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass die Zukunft, mit der wir uns in dieser Lehreinheit befassen, nicht mehr weit weg ist. Vieles von dem, was diese Lehreinheit anreißt, ist schon jetzt unter bekennenden Christen deutlich zu sehen. Der Titel dieser Lehreinheit lautet Braut oder Hure. Die nächste Lehreinheit dieser Serie trägt den Titel Die falsche Gemeinde und der falsche Christus. In gewisser Hinsicht ist dies eine Art Nachtrag zu den zentralen Themen dieser Serie. Lesen wir eingangs zwei oder drei Passagen aus der Offenbarung, die mit unserem Thema im Zusammenhang stehen. Zunächst lesen wir von der großen Hure, wie es in vielen Bibelübersetzungen heißt. Man könnte sie etwas moderner auch als Prostituierte oder Ehebrecherin bezeichnen. Anschließend lesen wir von der wahren Braut Christi. Beginnen wir mit Offenbarung 17, 1 bis 5. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Dem möchte ich das Bild von der Braut aus Offenbarung 19, 7 bis 8 gegenüberstellen. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Braut, hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Wir könnten auch noch Offenbarung 21,9 lesen, wo ähnliche Formulierungen verwendet werden, auch wenn hier die Erfüllung der Ziele Gottes schon weiter fortgeschritten ist. Offenbarung 21,9: Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und es ist höchstwahrscheinlich derselbe Engel, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Hier haben wir zwei eklatante Gegensätze, die Hure und die Braut. Wir wissen aus vielen Stellen des Neuen Testaments, dass die Braut ein Titel der wahren Gemeinde Jesu Christi ist. Die Braut ist keine einzelne Person, sondern eine Gruppe von Gläubigen, die durch ihren Glauben an Jesus Christus vereint sind. Der Sprachgebrauch der Bibel legt den Schluss nahe, dass auch die Hure eine Gruppe versinnbildlicht und keine Einzelperson. Auch diese Gruppe muss in gewisser Hinsicht eine religiöse Gruppe sein, ob wir nun dafür das Wort Gemeinde verwenden oder nicht, sei dahingestellt. Wie ich die Bibel sehe und wenn ich mitverfolge, wie Gottes Absichten zutage treten und sich seine Prophetien erfüllen, wächst in mir die Gewissheit, dass es am Ende dieser Zeitphase in der Christenheit, das heißt unter allen bekennenden Christen, wie auch immer sie sich nennen, ja man könnte sogar noch weitergehen und sagen in der gesamten religiösen Welt, nur noch zwei bedeutsame Gruppierungen geben wird, nämlich die Braut und die Hure. Das ist nicht nur Theorie, sondern von eminenter Bedeutung für jeden Einzelnen von uns, da die Zeit so schnell zu Ende geht, dass jeder Einzelne von uns, der heute hier ist, vermutlich vor die persönliche Entscheidung gestellt werden wird, ob er sich der Hure oder der Braut anschließen wird. Ich glaube, dass es dann keine andere Alternative mehr für uns geben wird. Von der Offenbarung möchte ich nun zurückgehen zum ersten Buch der Bibel, dem ersten Buch Mose. Sicherlich ist den meisten von euch bewusst, dass fast alles, was in 1. Mose beginnt, in der Offenbarung abgeschlossen wird. Es besteht ein bemerkenswerter innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Büchern. Ich möchte die bekannte Stelle lesen, wo Kain und Abel, die beiden Söhne von Adam und Eva, Gott ihre Opfer darbringen. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel etwas auftaucht, das ich als Religion bezeichnen möchte. Und fast immer, wenn etwas in der Bibel zum ersten Mal auftaucht oder vorgestellt wird, treten gleichzeitig auch die großen, grundlegenden Wahrheiten zutage. Alle weiteren Verweise sind lediglich Erweiterungen und Vertiefungen der Wahrheiten, die schon in der ersten Offenbarung enthalten sind. Häufig ist die erste biblische Erwähnung oder Präsentation eines wichtigen Konzepts wie ein Same, aus dem jede nachfolgende Offenbarung und Lehre herauswächst. Das gilt auch für dieses Bild von zwei Arten von Religion, Abels Religion und Kains Religion. Wie ich die Menschheitsgeschichte von damals bis heute sehe, kannte die Menschheit nie andere Arten von Religion als diese beiden. Und jeder Mensch, der eine Religion hat, hat entweder die Religion Kains oder die Religion Abels. Es gibt nichts anderes. Ich denke, wir brauchen in diesem Punkt einen sehr klaren Blick und sollten dankbar sein, dass die Bibel diese beiden unterschiedlichen, einander entgegengesetzten Arten von Religion so deutlich offenlegt. Sie sind einander entgegengesetzt, wie dieser biblische Bericht zeigt, der mit einem Brudermord endet. Kein Wort dieser ganzen Passage ist zufällig oder irrelevant. Die Geschichte an sich ist recht kurz, aber jede Einzelheit ist von außerordentlicher Bedeutung. Ich lese nun 1. Mose 4, 3 bis 8. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür? Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Ich habe versucht, diese beiden Typen oder Arten von Religion folgendermaßen zu charakterisieren. Die Religion Abels ist Gnade, die man durch Glauben empfängt. Die Religion Kains ist Werke ohne Gnade. Vertiefen wir diese Charakterisierung noch etwas weiter, so wie ihr es in eurer Studienhilfe seht. Auf der linken Seite steht Abels Religion, auf der rechten Seite Kains Religion. Wir halten die folgenden sechs Gegensätze fest. Erstens, Abel empfing göttliche Offenbarung. Er wusste, was von ihm in Bezug auf das Opfer verlangt wurde, weil es der Herr ihm offenbart hatte. Dies finden wir in Hebräer 11, wo diese Begebenheit erwähnt wird. Hebräer 11, 4. Merkt euch 1. Mose 4 ein, vielleicht gehen wir dort noch einmal zurück. In Hebräer 11 heißt es über Abel: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Als erstes heißt es hier, Abel hätte Gott sein Opfer durch Glauben dargebracht. In der Bibel beruht Glaube stets auf der Offenbarung des Wortes Gottes. Schlagen wir hierzu kurz Römer 10, 17 auf. Dort erklärt die Bibel, wie Glaube entsteht. So kommt denn der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. In einigen neueren Bibelausgaben heißt es alternativ dazu, und das Hören durch die Predigt Christi. Das macht eigentlich keinen Unterschied, denn das Wort Gottes ist die Predigt Christi. Wir halten auf jeden Fall fest, dass der Glaube dadurch entsteht, dass man hört, was Gott in seinem Wort sagt. Der Glaube beruht auf der Offenbarung Gottes in seinem Wort. Nun heißt es, Abel brachte sein Opfer durch Glauben dar. Damit ist klar, dass er eine Offenbarung von Gott hatte, die Auslöser seines Handelns war. Er hatte Glauben, der dadurch entstanden war, dass er gehört hatte, was Gott offenbart hatte. Andererseits ist auch klar, dass Kain dieselbe Offenbarung gehabt haben muss, sie aber verwarf. Die Offenbarung bestand darin, dass ein Sühneopfer gebracht werden musste, bevor sich ein Sünder Gott nähern und bei ihm Gunst finden konnte. Abel gehorchte der Offenbarung, die es erforderlich machte, dass er sich selbst demütigte und seinen Stand als Sünder anerkannte. Kain verwarf diese göttliche Offenbarung. Zweitens, Abel erkannte die Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Er erkannte an, dass ein Leben hingegeben werden musste, bevor er sich Gott nähern konnte, dass er sich auf der Grundlage dessen, dass für ihn Leben hingegeben wurde, Gott freimütig nähern konnte. Das ist natürlich eine Vorausschau auf das Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, in dem alle Bilder und Sinnbilder alttestamentlicher Prophetie erfüllt wurden. Kain hingegen leugnete die Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Drittens, Abel leistete Sühne für den Fluch, der auf dem Erdboden lag. Kain hingegen brachte Gott die Erzeugnisse des Erdbodens dar, den Gott verflucht hatte. Wir sehen in 1. Mose 3,17, dass Gott als Folge von Adams Ungehorsam einen Fluch über dem Erdboden ausgesprochen hatte. 1. Mose 3,17, und zu Adam sprach Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Ab diesem Zeitpunkt lag ein Fluch auf der Erde, den der Ungehorsam des Menschen herbeigeführt hatte. Kain brachte Gott ein Opfer dar, das aus etwas heraus entstanden war, das unter dem Fluch Gottes steht. Mit anderen Worten, sein Opfer war eigentlich eine Beleidigung für Gott. Auch damit verwarf er die göttliche Offenbarung und brachte Gott ein Produkt dessen dar, was dieser für verflucht erklärt hatte. Viertens, Abel bekam eine übernatürliche Bestätigung von Gott. Auch hier hilft uns ein Blick in 1. Mose und Hebräer. In 1. Mose 4,4 heißt es, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, oder der Herr zeigte Respekt für Abel und sein Opfer. In Hebräer 11,4 wird dies für uns folgendermaßen interpretiert. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. In irgendeiner Art und Weise bezeugte Gott übernatürlich, dass er Abels Opfer annahm. Viele Menschen glauben, ein übernatürliches Feuer hätte das Opfer auf dem Altar verzehrt. Davon lesen wir nichts, aber diese Anschauung ist nicht unwahrscheinlich, da es später in der Geschichte Israels mehr als einmal geschah, dass ein übernatürliches Feuer ein Opfer auf dem Altar verzehrte, sofern es in exakter und vollständiger Übereinstimmung mit Gottes Anforderungen dargebracht worden war. Es ist also eine vernünftige Annahme, die man aber nicht notwendigerweise glauben muss. Was auch immer geschah, Gott bestätigte das von Abel dargebrachte Opfer auf sichtbare und übernatürliche Weise. Andererseits weigerte sich Gott, Kains Opfer zu bestätigen. Wir lesen in 1. Mose 4,5, aber für Kain und sein Opfer zeigte er keinen Respekt. Kain war völlig klar, was dies bedeutete, denn als er sah, dass seinem Opfer die übernatürliche Bestätigung Gottes vorenthalten wurde, heißt es, er sei sehr zornig geworden und sein Gesicht hätte sich gesenkt. Sowohl Abel als auch Kain wussten ganz genau, was sie taten. Keiner der beiden handelte aus Unkenntnis heraus. Sobald Abels Opfer auf übernatürliche Weise bestätigt wurde, Kains Opfer jedoch nicht, wusste Kain, dass Abels Opfer angenommen, sein Opfer jedoch abgelehnt worden war. Aus diesem Grund wurde er sehr zornig auf seinen Bruder. Das menschliche Wesen hat sich bis heute kein bisschen verändert. Dieses Schema findet sich nach wie vor in der Beziehung zwischen diesen beiden Arten von Religion. Wenn du oder ich, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben, an die Taufe im Heiligen Geist und an die übernatürlichen Zeichen, die Jesus zufolge mit dem wahren Evangelium einhergehen, wenn wir jenen Zeugnis geben, die keine übernatürlichen Zeichen haben, werden diese sehr zornig. Es ist heute noch genauso wie damals. Das Wesen des Menschen hat sich in tausenden von Jahren nicht verändert. Nun zum fünften Punkt. Abels Religion brachte einen Märtyrer hervor. Sie kostete ihm das Leben. Er wurde für seinen Glauben getötet. Kains Religion brachte das genaue Gegenteil hervor, einen Mörder. Er hatte keine Gnade in seinem Herzen, weil er die Offenbarung verwarf. Er nahm sie nicht im Glauben an und aus der natürlichen Bosheit des menschlichen Herzens heraus, die infolge der Ablehnung durch Gott noch mehr gereizt war, stürzte er sich wahnsinnig vor Zorn auf seinen Bruder und tötete ihn nur deshalb, weil Gott dessen Opfer angenommen, seines jedoch verworfen hatte. Auch das ist durch und durch charakteristisch. Jedes einzelne Detail stimmt. Wisst ihr, wer der eigentliche Feind der wahren Religion ist? Nicht der Kommunismus, nicht der Atheismus, sondern die falsche Religion. Das war schon immer so und so wird es auch bis zum Ende der Zeit bleiben. Und am Ende der Zeit wird dies noch viel anschaulicher und deutlicher zutage treten, als wir es bisher erlebt haben. Der sechste Vergleichspunkt blickt in die Zukunft. Abels Religion wird die Braut hervorbringen, Kains Religion wird die Hure hervorbringen. Was in 1. Mose 4 begann, wird in Offenbarung 17 und 19 beendet. Untersuchen wir nun das Bild von der Braut und der Hure etwas genauer und gehen wir der Frage nach, was die Braut von der Hure unterscheidet. Wenn man über diesen Punkt nachdenkt, ist alles eigentlich sehr klar und einfach. Nichts daran ist hintergründig oder kompliziert. Lesen wir, was Paulus in 2. Korinther 11,2 sagt. Er spricht zu wahren Gläubigen und warnt sie, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Verlobung ist im Neuen Testament nicht gleichbedeutend mit Ehe. Ein ähnliches Wort ist angeloben. Heute sprechen wir auch von Verlobung, doch damals war eine Verlobung viel feierlicher und viel verbindlicher als eine Verlobung in unserer modernen westlichen Gesellschaft. Eine Frau, die ihrem Mann angelobt war, war vollständig für diesen Mann abgesondert. Sie hatte nicht mehr die Freiheit, irgendeine Beziehung mit irgendeinem anderen Mann einzugehen. Sollte sie sich jedoch in der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit einem anderen Mann nähern, bezeichnete man das als Unzucht und der Mann, mit dem sie verlobt war, hatte das Recht, sich von ihr scheiden zu lassen, so wie er sich von ihr hätte scheiden lassen, wenn die beiden schon verheiratet gewesen wären. Dies verdeutlicht die Geschichte von Maria und Josef in Matthäus 1. Aufgrund des übernatürlichen Eingreifens Gottes, um die Geburt Jesu Christi herbeizuführen, war Josef der Meinung, seine ihm angelobte, aber noch nicht mit ihm verheiratete Frau sei ihm untreu gewesen. Wir lesen nur drei Verse aus diesem Kapitel, um den springenden Punkt herauszuarbeiten. Zitat: Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, beachtet, dass dies die Zeit nach der Verlobung, aber vor der eigentlichen Hochzeit war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen, also sich von ihr scheiden zu lassen. Das war Josefs Barmherzigkeit, er war ein gerechter Mann und wollte Gnade walten lassen, denn hätte er das in aller Öffentlichkeit getan, wäre Maria wie eine Ehebrecherin behandelt worden. Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. In Vers 24 lesen wir noch: Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Das heißt, dass er sie heiratete. Damit wird etwas sehr Wichtiges deutlich gemacht. Die Ehe in ihrer Gesamtheit besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Phasen: der Verlobung oder Angelobung, die verbindlich und heilig ist und gegen die nicht verstoßen werden darf, die aber noch nicht die Ehe an sich ist. Die Ehe wird erst mit der zweiten Phase der eigentlichen Hochzeit vollendet. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, und die Christen dort repräsentieren alle wahren Christen. Er sagt: Ihr seid mit einem Mann, nämlich Jesus Christus, verlobt, und es ist mein Gebet und mein Ziel, dass ihr unbefleckt und treu bleibt und als keusche Jungfrau zu ihm geführt werdet. Diese Verlobung entspricht dem Moment, in dem wir zu Jesus Christus kommen, ihn als unseren Heiland und Herrn bekennen und Sündenvergebung erlangen. Das ist gleichsam der erste Vertrag, die Verlobung, aber noch nicht die eigentliche Hochzeit. Und diese Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit, die Verlobungszeit, ist von entscheidender Bedeutung, denn unser jetziges und unser ewiges Schicksal als Christen wird davon abhängen, wie wir uns in dieser Phase zwischen Verlobung und Hochzeit verhalten. Offenbarung 19, 7-8 gibt einen Ausblick auf die eigentliche Hochzeit, nicht auf die Verlobung, sondern auf die Hochzeit am Ende der Verlobungszeit. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Ehefrau hat sich bereit gemacht. Den nächsten Vers werden wir erst später lesen. Die Hochzeit, die Ehe, liegt also noch in der Zukunft. Sie wird im Zusammenhang mit der Rückkehr des Herrn stattfinden. Ohne näher auf Details über den Zeitplan der Rückkehr des Herrn oder auf verschiedene Phasen einzugehen, können wir ganz allgemein sagen, dass die Hochzeit für den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi reserviert ist. Wenn der Herr zu seiner Braut, der Gemeinde, kommt, wird Hochzeit gefeiert. Jetzt, hier und heute sind wir immer noch verlobt, aber noch nicht verheiratet. Wir haben eine Art Probezeit, so wie die Verlobte in der Zeit bis zur Hochzeit eine Art Probezeit hatte. Diese Verlobung war ein sehr feierlicher, heiliger und bindender Vertrag. Und unsere Beziehung zu Jesus Christus ist sogar noch feierlicher, heiliger und bindender. Lesen wir nun, welche Gefahren den Gläubigen in der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit drohen. Zurück zu 2. Korinther 11, 3-4. Zitat: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt oder Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Paulus sieht die Gefahr, dass der Teufel in der Verlobungszeit Zugang zu diesen Gläubigen haben wird und mit ihren Gedanken spielen, ihre Lauterkeit und ihre Hingabe an Jesus Christus zunichte machen und sie zur Untreue gegenüber Christus verleiten wird, so wie er Eva zur Untreue gegenüber Adam verleitete. Das Bild ist sehr klar. Im Anschluss daran verdeutlicht er, wie dies geschehen könnte. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Hier werden die Mittel, die Satan einsetzt und einsetzen wird, um die Gläubigen zu unterminieren, mit drei Begriffen charakterisiert. Jeder dieser drei Begriffe beginnt mit dem Wort ein anderer bzw. ein anderes. Zunächst ein anderer Jesus. Also ein Jesus, der nicht der Jesus der Heiligen Schrift ist. Und zweifellos finden wir genau das heute in vielen Sparten des Leibes Christi. Die Präsentation eines Jesus, der menschlich und nicht göttlich ist, der nicht von einer Jungfrau geboren wurde, der auf einer Ebene steht mit Sokrates, Buddha, Plato und anderen Lehrern und über den oft sehr abschätzig geredet wird. Das ist ein anderer Jesus. Das ist nicht der Jesus, den uns die Bibel zeigt. Ich predigte einmal auf einem Zeltlager in Michigan in den USA. Eines Abends sprach ich über die Befreiung von bösen Geistern. Es war eine sehr ernste Botschaft. Und die Reaktionen der Anwesenden waren gemischt. Ja, die Botschaft schlug heftige Wellen. aber ich wusste, dass Gott mir diese Botschaft gegeben hatte. Ich wusste, dass sie wahr war und viele, viele Menschen wurden befreit. Ich wich von meiner Botschaft auch nicht ab. Gegen Ende des Zeltlagers kam eine Frau auf mich zu und sagte, ich möchte Ihnen danken, Sie haben etwas für mich getan. Sie fuhr fort, Sie haben mir ein völlig neues Bild von Jesus Christus gegeben. Ich hatte ein sentimentales, menschliches und einseitiges Bild von Jesus gehabt. Sie haben mir ein völlig anderes Bild von Jesus gezeigt, das biblische Bild. Diese Frau lief Gefahr, einen anderen Jesus zu akzeptieren. Nur Liebe und kein Gericht, nur Himmel und keine Hölle. Das ist ein falsches Bild von Jesus Christus. Der nächste Begriff in 2. Korinther 11 ist ein anderer Geist. Der Geist, der mit Jesus kommt, ist der Heilige Geist. Aber es ist noch ein anderer Geist am Werk, den wir in wenigen Minuten näher unter die Lupe nehmen werden. Der dritte Begriff lautet ein anderes Evangelium. Paulus sagt im Galaterbrief, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Eine sehr, sehr ernste Aussage. Und ohne jeden Zweifel wird heutzutage unter den bekennenden Christen ein anderes Evangelium gepredigt, nämlich ein sogenanntes soziales Evangelium. Das ist die Religion Kains, Werke ohne Gnade. Es leugnet die Tatsache, dass der Mensch von seinem Wesen und Handeln her ein Sünder ist. Es leugnet die Notwendigkeit eines stellvertretenden Opfers. Es lehnt Blutvergießen ab und bietet Gott etwas an, das von etwas herstammt, auf dem bereits ein göttlicher Fluch liegt. Es ist eine Beleidigung für Gott, denn die Schrift sagt, der alte Mensch sei verdorben und zum Guten nicht fähig. Er ist ein fauler Baum, der nichts anderes als faule Frucht hervorbringen kann. Und jede Frucht, die vom Baum des alten, nicht erlösten, fleischlichen Wesens stammt, ist eine faule Frucht und von Gott, vor Gott unannehmbar. Dieses Bild ist überaus zutreffend. Etwas später, in 2. Korinther 11, spricht Paulus erneut darüber, wie diese voranschreitende Entfremdung von Christus vonstatten gehen wird. 2. Korinther 11, 13 bis 15. Er sagt über die Leute, die einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium präsentieren und einen anderen Geist bringen, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Ihr seht, dass die Leute, die dieses andere Evangelium predigen und diesen anderen Jesus präsentieren und diesen anderen Geist bringen, von sich behaupten, sie seien Diener Christi. Es ist nicht so, dass sie sich nicht zum Christentum bekennen würden. Sie lehren keine andere Religion. Sie geben vor, das Christentum zu lehren und Diener der Gerechtigkeit zu sein. Doch in Wirklichkeit sind sie Diener Satans. Sie lehren Lügen. Sie leugnen die großen, grundlegenden Wahrheiten des Wortes Gottes. Ich zweifle nicht daran, dass sich jeder hier im Raum darüber im Klaren ist, dass genau dies derzeit überall in den USA und auf der ganzen Welt geschieht. Wir brauchen nicht auf ferne Länder zu blicken. In dieser Stadt, wo ich heute Abend predige, gibt es viele, viele Gemeinden und viele bekennende geistliche Leiter, die genau das tun, was hier beschrieben wird. Das ist keine Theorie, sondern eine einfache Beobachtung. Genau das spielt sich derzeit unter den bekennenden Christen in den USA und auf der ganzen Welt ab. Das ist wieder einmal ein Beweis für die absolute Genauigkeit der Bibel. Auch in 1. Timotheus 4 beschreibt der Apostel Paulus, wie Satan und seine Handlanger diesen Prozess der Entfremdung von Christus vorantreiben werden. Wir brauchen nur den ersten Vers zu lesen. Der Geist, der Heilige Geist, aber sagt ausdrücklich, sagt in Worten, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Der Heilige Geist sagt somit ausdrücklich, dass in der Endzeit, am Ende dieses Zeitalters, einige vom Glauben abfallen werden. Der Glaube ist zweifellos das Christentum. Diese Leute fallen vom Christentum ab. Man kann nur von etwas abfallen, an dem man früher teilgenommen hat. Diese Leute standen also im christlichen Glauben, werden jedoch von ihm abgebracht und von ihm entfremdet. Wie? Durch betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Mit anderen Worten, Diese Geister bringen durch menschliche Handlanger, die sich als Diener Christi ausgeben, Lehren, die jedoch im Grunde ein Produkt von Dämonen sind. Und ich weiß, dass dies stimmt. Meine Frau wird sich daran erinnern, wir hatten einmal mit einer jungen Frau zu tun. Sie erlebte eine überaus bemerkenswerte Befreiung von bösen Geistern, wie sie uns nur selten untergekommen ist. Sie dauerte mehr als 5 Stunden. Diese junge Frau war bekennende Christin, Mitglied einer Gemeinde des vollen Evangeliums und war früher einmal im Heiligen Geist getauft worden, aber dann auf Abwege geraten. Ich werde euch keine näheren Einzelheiten darüber erzählen. Ganz unvermittelt waren wir plötzlich dabei, die bösen Geister aus ihr auszutreiben. Das dauerte, wie gesagt, 5 Stunden. Eine Frau, die auch mit dabei war, führte Buch und zählte 72 verschiedene Geister, die sich zu erkennen gaben und aus dieser Frau ausfuhren. All das geschah in der Gegenwart von Zeugen, deren Namen ihr kennen würdet und die ich euch durchaus nennen könnte. Das geschah nicht irgendwo in einer dunklen Ecke. Jeder dieser Geister sprach mit mir. Ich habe sie nicht dazu aufgefordert, sie fingen einfach damit an. Das war wirklich ein dramatisches Erlebnis. Lasst mich kurz veranschaulichen, wie real das Ganze war. Nicht jeder der Geister nannte seinen Namen. Sie sagten vielmehr, was sie taten. Und einer dieser Geister sagte zu mir, wir beten Gott in Steinen und Bäumen an. Ich fragte, wo noch? Ich weiß nicht, warum ich das sagte, aber ich sagte es eben. Er erwiderte, in Federn, in Vogelfedern. Ich sagte, was für ein Geist bist du? Er sagte, Fetische. Ich fragte nach, woher kommst du? Denn sie kamen aus der ganzen Welt und sagten auch, wo sie herkamen. Er sagte, aus Afrika. Ich fragte nach, aus welchem Teil Afrikas? Er sagte, Ostafrika. Nun, ich war 5 Jahre lang Missionar in Ostafrika gewesen. Ich sagte, kennst du mich? Er sagte, ja, ich kenne dich. Ich fragte, wo hast du mich gesehen? Er sagte, ich bin überall hin mitgegangen, wo du hingingst. Ich dachte mir, ich werde mich von ihm nicht zum Narren halten lassen, ich werde ihn auf die Probe stellen. Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich stellte ihm ungefähr 10 ganz konkrete und detaillierte Fragen über Ostafrika, die niemand beantworten kann, ohne Ostafrika und die Sprache Swahili sehr gut zu kennen. Er beantwortete jede dieser Fragen sofort und korrekt. Später fand ich heraus, dass dieses Mädchen aus England stammte, sie war in ihrem ganzen Leben nie in Ostafrika gewesen und konnte von ihrem natürlichen Wissen her keine einzige dieser Fragen korrekt beantworten. Ich weiß also, dass das, wovon Paulus hier spricht, sehr real ist. Ich lese es noch einmal. Der Heilige Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Ich möchte noch dazu sagen, dass hinter allen anderen Dingen Sünden standen, durch die sich dieses Mädchen diesen Geistern geöffnet hatte, und sie war Christin. Sehen wir uns nun noch an, was Jesus in Matthäus 24, 11 bis 13 sagt. Jesus zeichnet dieses Bild in seiner letzten großen prophetischen Abhandlung über die wichtigsten Trends und Ereignisse, die das Ende der Zeit kennzeichnen werden. Unter anderem sagt er, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Im Griechischen heißt es die Liebe der Mehrheit, und das Wort Liebe ist das Wort, das ausschließlich für die Liebe der Christen untereinander verwendet wird. Es ist nicht die Liebe der Welt, es ist auch nicht sexuelle Liebe gemeint. Das griechische Wort Agape bezeichnet ausschließlich die Liebe Gottes oder die Liebe der Christen. Also wird die Liebe der Mehrheit der Christen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. In der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit ist Beharrlichkeit vonnöten. Die wahren Gläubigen werden an ihrer Treue zu Christus und zur Bibel festhalten. In der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit ist Beharrlichkeit vonnöten. Die wahren Gläubigen werden an ihrer Treue zu Christus und zur Bibel festhalten. Betrachten wir nun den Gegensatz zwischen den wahren Gläubigen und worauf sie warten und welcher Geist in ihnen wirksam ist und jenen, die verführt werden. Denn in dieser Probe- und Prüfungszeit zwischen Verlobung und Hochzeit werden jene, die Jesus treu bleiben, zur Braut und jene, die verführt werden, beachtet, wie gut das Wort verführt hier mit seiner sexuellen Konnotation passt, jene, die verführt werden, werden zur Hure. Das ist absolut klar. Es gibt keinen Grund, auch nur im geringsten daran zu zweifeln. Nähere Einzelheiten liegen vielleicht noch im Dunkeln, doch die Grundzüge der weiteren Entwicklung sind so klar, wie sie nur sein können. Die alles entscheidende Frage ist die Frage nach unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Bleiben wir ihm und der Bibel treu, hingegeben und loyal, oder wenden wir uns unter dem Einfluss falscher, verführerischer, dämonischer Kräfte von ihm ab? Werfen wir zunächst einen Blick auf die wahren Gläubigen und ihre Herzenshaltung. Johannes 14,3. Jesus sagt: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die klare Verheißung Jesu, dass er zu den wahren Gläubigen zurückkommen wird, um sie zu sich zu nehmen. In 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 finden wir klare Lehraussagen über die Zeit, wenn der Herr wiederkommt, um die Gläubigen zu sich zu holen. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Hier sehen wir, worauf die wahren Gläubigen warten. Sie warten auf den Bräutigam, und zwar so erwartungsvoll und sehnsüchtig, wie eine Braut warten sollte. Der Geist, der sie vorbereitet, wird in Offenbarung 22,17 beschrieben, wo es heißt: Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Beachtet, wer der Braut beibringt, komm zu sagen, es ist der Heilige Geist. Und nur jene, die vom Heiligen Geist gelehrt werden, können diese Worte ehrlichen Herzens sagen: Komm bald, Herr Jesus. Der Heilige Geist bereitet die Braut darauf vor, ihrem Bräutigam zu begegnen, auf den sie voller Sehnsucht und Erwartung wartet. In der anderen Gruppe ist ein anderer Geist am Werk, der Geist des Antichrists, der die falschen, treulosen Gläubigen vorbereitet, aber nicht auf den wahren Christus, sondern auf den falschen Christus. Ich werde in der nächsten Lehreinheit näher darauf eingehen. Lesen wir nur kurz, was in 1. Johannes 2 steht. 1. Johannes 2 und 1. Johannes 4. Auch diese Worte beziehen sich ausdrücklich auf die Endzeit. 1. Johannes 2, 18 bis 22. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vergesst nicht, dass das Wort Christus gleichbedeutend mit dem hebräischen Wort Messias ist. Die ganze Bedeutung der Worte erschließt sich erst dann, wenn wir sie so lesen. Nun noch 1. Johannes 4, 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Jesus sagte, dies werde in der Endzeit geschehen. Es werden viele falsche Propheten auftreten. Ein falscher Prophet ist jemand, der von einem falschen Geist motiviert, getrieben und kontrolliert wird. Zitat weiter. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus, den Messias, im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Man sollte es folgendermaßen lesen: Der bekennt, dass Jesus, der Messias, im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, das ist der Heilige Geist, größer ist als der, welcher in der Welt ist, das ist der Geist des Antichrists. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Die unbekehrte fleischliche Welt wird den Antichrist willkommen heißen, lehnt jedoch den wahren Christus ab. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Beachtet auch hier die Antithese zwischen dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist, und dem Geist des Irrtums. Und der Höhepunkt, der Inbegriff des Irrtums am Ende der Zeit, ist der Geist des Antichrists. Wie ihr in eurer Studienhilfe seht, müssen wir bei diesem Thema drei Dinge voneinander unterscheiden. Zunächst einmal wäre da der Geist des Antichrists. Dieser Geist motiviert und kontrolliert jeden Antichrist. Dann ist von vielen Antichristen die Rede. Im Lauf der Geschichte waren schon viele Menschen vom Geist des Antichrists motiviert. Eines der klarsten und offensichtlichsten Beispiele hierfür war Mohammed. Er war auch ein Antichrist. Er leugnete, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er erkannte Jesus als Propheten an und behauptete, er selbst sei der Tröster, den Jesus verheißen hatte. Seht ihr, der Antichrist löst sich nie ganz von der Bibel. Das ist etwas ganz anderes als Heidentum. Es ist etwas, das vor dem Hintergrund dessen entsteht, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Es ist immer durch Leugnung an den wahren Christus gekoppelt. In Gegenden der Welt, wo noch nie das Evangelium gepredigt wurde, kann der Geist des Antichrists gar nicht wirken. Der Geist des Antichrists kann nur dort wirken, wo schon einmal der wahre Christus präsentiert und verkündigt wurde. Als Satan mit Jesus über die Königreiche der Welt verhandelte, sagte Jesus zu Satan: Geh hinweg, Satan, oder geh hinter mich, Satan. Das ist nicht ganz richtig übersetzt. Eigentlich sagte Jesus: Folge hinter mir nach. Also, ich gehe als Erster und dann kannst du mir folgen. Überall, wo der wahre Christus gepredigt wurde, wird sich im Lauf der Zeit auch der Geist des Antichrists manifestieren. Er kann sich nicht manifestieren, er ist ohne Bedeutung, wo der wahre Christus noch nicht gepredigt wurde. Denn er ist im Kern die Leugnung dessen, dass Jesus der Christus ist. Wenn niemand Jesus gepredigt hat, wenn niemand den Christus gepredigt hat und niemand daran geglaubt hat, hat der Geist des Antichrists keine Arbeitsgrundlage. Er ist Satans Vergeltungsschlag, sein Gegenangriff gegen das Evangelium und gegen Jesus Christus. Als drittes kommt dann noch der Antichrist, in der Einzahl, eine Person, die in der Menschheitsgeschichte erst noch in Erscheinung treten muss, die der Inbegriff aller bösen und falschen Religion sein wird. Ich glaube nicht, dass er noch lange auf sich warten lässt. Ich denke, man kann sagen, sein Schatten ist bereits auf die Bühne des Weltgeschehens gefallen. Es bleibt nur noch abzuwarten, wann die Person kommt, deren Schatten wir bereits heute sehen. Halten wir nun bestimmte Merkmale des Geistes des Antichrists fest. Sie sind außerordentlich wichtig und sehr aufschlussreich. Erstens, die Antichristen treten im Umfeld der wahren Gläubigen auf. Sie werden mit der Gemeinde assoziiert. Das lesen wir in 1. Johannes 2,19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Es besteht überhaupt kein Zweifel darüber, dass der Antichrist selbst anfangs irgendwie im Zusammenhang mit der Gemeinde auftreten wird. Ich möchte niemanden beleidigen, doch einen sehr deutlichen Vorläufer sieht man in Bischof Pike. Bei Bischof Pike ist fast alles schon ansatzweise vorhanden. Zweitens, der Antichrist leugnet, dass Jesus der Messias ist. Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, also der Messias, ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und das ist auch schon der dritte Punkt, er leugnet den Vater und den Sohn. Er leugnet die beiden Personen der Dreieinigkeit, den Vater und den Sohn. Gott leugnet er nicht. Ja, er gibt vor, Gott zu sein. Aber er leugnet die Vater-Sohn-Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Viertens, wie bereits erwähnt, heißt es in 1. Johannes 4, er leugnet, dass Jesus der Messias im Fleisch gekommen ist. Er kann durchaus davon reden, dass ein Messias kommt und behaupten, er sei es, aber er leugnet, dass der Messias im Fleisch gekommen ist. Hierzu eine Nachbemerkung. Wer die jungfräuliche Geburt leugnet, leugnet damit, dass Jesus der Messias ist. Das ist der Geist des Antichrists, denn sowohl das Alte als auch das Neue Testament bestätigen die Tatsache, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wird, ist er auch nicht der Messias. Und der Geist, der die jungfräuliche Geburt leugnet, leugnet, dass Jesus der Messias ist und ist der Geist des Antichrists. Ich bekam einmal eine recht ungewöhnliche Einladung. Ich sollte in der Erwachsenen-Sonntagsschule einer Methodistengemeinde lehren. Ich hielt es für angebracht, über nichts Ketzerisches wie Zungenreden oder dergleichen zu reden. Deshalb sprach ich, so gut ich nur konnte, ganz einfach und schlicht darüber, wer Jesus Christus ist. Einen Monat später kam ich wieder in diese Stadt. Eine Frau, die damals auf der Sonntagsschule gewesen war und der Gemeinde nahestand, sagte zu mir, Sie haben die Teilnehmer der Sonntagsschule damals richtig verärgert. Ich erwiderte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, meine Lehre sei so orthodox wie nur irgend möglich gewesen. Sie sagte, aber Sie haben den Leuten gesagt, wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, war er ein Bastard, ein uneheliches Kind. Ich sagte, ja, das liegt doch auf der Hand, oder? Darüber sollte man nicht schockiert sein. Aber, fuhr ich fort, sehen wir den Tatsachen doch ins Auge. Wir müssen uns entscheiden, wer er war. Entweder wurde er von einer Jungfrau geboren, oder er war ein uneheliches Kind. Eins von beiden war er. Entscheiden Sie sich. Nennen Sie ihn beim richtigen Namen. Spielen Sie nicht mit dem Namen herum. Ich bitte Sie darum im Namen der intellektuellen Aufrichtigkeit. Wenn wir vom intellektuellen Standpunkt her in dieser Sache aufrichtig sein wollen, dann müssen wir durchwegs aufrichtig sein. Wenn wir nicht an die jungfräuliche Geburt glauben, müssen wir ganz ehrlich sagen, was Jesus dann war. Dann war Jesus ein uneheliches Kind. Verstehen Sie? Wenn Sie das sagen, dann müssen Sie es auch glauben. Sie können sagen, was Sie glauben, aber machen Sie dabei keine halben Sachen. Sie können nicht die Wahrheit leugnen, ohne sich den Konsequenzen zu stellen, die aus Ihrer Leugnung resultieren. Und wie ich schon sagte, ist es sehr, sehr offensichtlich, dass dieser Geist heutzutage praktisch überall unter den Christen am Werk ist. Und sein Wirken stellt sich genau so dar, wie es vorhergesagt wurde. Er tritt im Rahmen des Leibs Christi auf. Er wird von Menschen propagiert, die geistliche Leiter zu sein scheinen. Man findet jedes in der Bibel beschriebene Kennzeichen. Ich habe Freunde in einer anderen Methodistengemeinde und ich habe überhaupt nichts gegen Methodisten. Aber sie sagten einmal zu mir, weißt du, Jesus ist in unserer Gemeinde ein Schimpfwort. Man kann über Buddha reden, man kann über Sokrates reden, man kann über Martin Luther King reden, kein Problem. Doch sobald man über Jesus redet, wird es komisch und merkwürdig. Das ist der Geist des Antichrists. Der Geist des Antichrists ist gegen eine Person gerichtet, und zwar gegen den Herrn Jesus Christus. Erstellen wir nun abschließend ein kurzes Porträt der wahren Gemeinde. In der nächsten Lehreinheit spreche ich über die falsche Gemeinde und den falschen Christus. Diese Lehreinheit möchte ich mit dem Bild der wahren Gemeinde abschließen. Paulus sagt in Epheser 5, 23 und 24, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Hier wird sehr deutlich, dass die Gemeinde, die wahre Gemeinde, die Braut, sich Christus in allen Dingen unterordnet. Sie ordnet sich ihm als Haupt vollständig unter. Das ist die entscheidende Frage für die Christenheit. Wer ist das Haupt der Gemeinde? Das ist der springende Punkt. Ausschlaggebend ist nicht, ob wir in Zungen reden oder nicht. Glaub mir, am Ende werden viele Menschen, die in Zungen reden, auf der falschen Seite stehen. Das Zungenreden garantiert dir keinen Platz in der Braut. Die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus Christus? Ist er der Herr? Ist er das Haupt über allem der Gemeinde? Bin ich bereit, mich ihm völlig unterzuordnen? Das wird von der Braut verlangt. Lesen wir noch etwas weiter. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Gemeinde durchläuft als Braut des Bräutigam eine Vorbereitungsphase. Sie wird hier als Heiligung und Reinigung, als das Wasserbad im Wort bezeichnet. In der Zeit zwischen der Bekehrung und unserer Präsentation als Braut vor Jesus muss dieser Prozess der Heiligung und Reinigung ablaufen, der sich allein durch das Wort Gottes vollzieht. Meine eigene Erfahrung bestätigt dies. Ich habe schon an vielen Orten der Welt vor den unterschiedlichsten Gemeinden gepredigt. Ich habe Gemeinden kennengelernt mit viel Segen, wo der Heilige Geist wirkte und wunderbare Gaben praktiziert wurden. Dennoch konnte man die allgemeine Atmosphäre dort nicht als rein bezeichnen. Ja, manchmal traten sogar Manifestationen des Heiligen Geistes gleich neben dämonischen Manifestationen auf und einige Leute konnten die beiden nicht voneinander unterscheiden. Wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, dass eine Gemeinde oder Gruppierung nur dann rein im Geist und rein in der Anbetung ist, wenn sie durch das regelmäßige Wasserbad im Wort Gottes gereinigt und geheiligt wird. Nur das kann uns rein machen. Das Blut Jesu erlöst uns von der Sünde. Doch um anschließend ihm als Braut präsentiert werden zu können, müssen wir durch das Wasserbad im Wort geheiligt werden. Gehen wir noch einmal kurz zum 1. Johannesbrief, diesmal 1. Johannes 5,6. Dort heißt es über Jesus, den Sohn Gottes: Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Hier sehen wir den zweifachen Dienst Jesu. Er kam durch Wasser als der große Prediger des Wortes und durch Blut als der erlösende Heiland, der sein Blut vergoss, um die Gemeinde zu erlösen. Wir können nicht einerseits das Wasser des Wortes weglassen und andererseits eine Gemeinde haben wollen, die ihrem Bräutigam gegenübertreten kann. Zunächst erlöste er sie durch sein Blut, damit er sie anschließend durch das Wasserbad im Wort heilige und reinige. So viele Christen, die behaupten, durch das Blut erlöst und im Heiligen Geist getauft zu sein, unterziehen sich nicht regelmäßig der Reinigung und Waschung im Wort. Wie ich es verstehe, können sie deshalb wohl auch nicht davon ausgehen, auf das Kommen des Bräutigams vorbereitet zu sein. Offenbarung 19,8 ergänzt unser Bild von der wahren Gemeinde. In Vers 7 heißt es: Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Ehefrau, hat sich bereit gemacht. In unserer Gemeinde in London hatten wir eine Farbige aus Jamaika, die beim Beten immer sagte: Hilf uns nie zu vergessen, dass es zu spät sein wird, um sich vorzubereiten, wenn du kommst. Und ich sagte immer darauf: Amen. Erinnert ihr euch an die törichten Jungfrauen? Sie bereiteten sich vor, als der Herr schon kam, und wurden dann ausgesperrt. Sie waren zu spät dran. Hier heißt es: Seine Ehefrau hat sich bereit gemacht. Ich habe in vielen Teilen der Welt Hochzeiten erlebt. Aber ich habe keine einzige Hochzeit erlebt, in der es nicht die Verantwortung der Frau gewesen wäre, sich vorzubereiten. Genauso ist es die Verantwortung der Gemeinde, sich vorzubereiten. Jesus wird reinigen und heiligen, doch die letzten Vorbereitungen werden stets von der Braut getroffen. Je näher die Hochzeit rückt, desto intensiver werden die Vorbereitungen, desto mehr konzentriert sich die Braut auf das, was vor ihr liegt, nämlich für die Hochzeitsfeier bereit zu sein. Das gilt auch für die wahre Gemeinde. Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Im Griechischen heißt es: Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen, also die gerechten Taten der Heiligen. Es ist nicht nur die allgemeine Gerechtigkeit Christi, die wir durch Glauben erlangen, es ist die Gerechtigkeit Christi, die wir durch Glauben erlangen und in die Tat umsetzen. Vor Jahren hatte Schwester Pearl Benjamin, eine Freundin von uns, einmal einen Traum, der dies wunderbar veranschaulichte. Sie diente als Missionarin in Jerusalem und war sehr krank. Sie dachte, dass sie vielleicht sterben müsste. Sie war aufs Sterben vorbereitet. Doch eines Nachts gab ihr der Herr einen sehr lebhaften Traum. In diesem Traum arbeitete sie an einem wunderbaren Hochzeitskleid. Als sie es sich näher ansah, erkannte sie, dass noch viel zu tun war, bis das Kleid letztendlich fertig sein würde. Sie verstand den Traum so, dass Gott ihr zeigte, ihre Arbeit sei noch nicht zu Ende. Jeder Nadelstich und jeder Faden trug zur Vollendung des Hochzeitskleids bei. Genauso trägt jede gerechte Tat zur Vollendung des Hochzeitskleids der Braut Christi bei. Die kleinen Dinge sind genauso wichtig wie die großen. Kleine Dinge wie Briefe beantworten und Treue in kleinen Details. All diese kleinen Dinge zusammengenommen machen eine umfassende Gerechtigkeit aus, in die Braut gekleidet sein wird. Dann noch 1. Korinther 1,7. Hier sagt Paulus über die Gemeinde in Korinth: Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist praktisch der Beweis dafür, dass die Gaben in der wahren Gemeinde ausgeübt werden sollen, bis der Herr kommt, und dass die wahre Gemeinde mit den übernatürlichen Gnadengaben geschmückt sein wird, wie die Braut mit den Geschenken geschmückt sein wird, die ihr Mann schicken lässt. Bemerkenswert ist auch Jesaja 61,10, ein sehr schöner Vers, der das Bild noch weiter vervollständigt. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Beachtet die Kennzeichen der Braut, die Kleider des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit. Es reicht nicht aus, sich zum Heil in Jesus zu bekennen, wenn man nicht auch den Mantel der Gerechtigkeit trägt. Auf dem Haupt trägt die Braut ihr Geschmeide, die Gnadengaben, die zeigen, dass sie nun bereit ist, vor ihren Bräutigam zu treten. In 1. Mose 24 finden wir ein wunderbares Bild oder Sinnbild für diese Vorbereitung. Dieses Kapitel hat vier Hauptfiguren: Abraham den Vater, den Verwalter, Isaak den Sohn und Rebekka die Braut, die für den Sohn auserwählt worden war. Ihr erinnert euch, Abraham sandte seinen Verwalter nach Padan Aram in Mesopotamien, um für seinen Sohn Isaak eine geeignete Braut zu finden. Abraham repräsentiert hier natürlich Gott Vater, Isaak repräsentiert Jesus Christus den Sohn, der Verwalter repräsentiert den Heiligen Geist und Rebekka repräsentiert die Braut, die Gemeinde. Aus dieser Geschichte lässt sich eine wunderbare Tatsache herausarbeiten. Als der Verwalter, im übertragenen Sinne der Heilige Geist, sich auf die Reise machte, nahm er 10 mit Geschenken beladene Kamele mit. Als er die junge Frau fand, die eine geeignete Braut zu sein schien, überreichte er ihr als erstes ein sehr auffälliges Geschenk, das jedermann sehen konnte. Später öffnete er die Schatzkisten und überschüttete Rebekka mit Geschenken. Rebekka trat anschließend vor ihren zukünftigen Mann, geschmückt mit eben den Geschenken, die er ihr durch den Verwalter hatte überbringen lassen. Und ich sage euch eins: Eine Gemeinde, die nicht mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes geschmückt ist, wird nicht vor Jesus Christus treten können. Manche Leute sagen, sie lieben den Herrn, aber sie wollen seine Gaben nicht. Für mich ist das schlichtweg unglaublich. Ich kann mir keine junge Frau vorstellen, die sagen würde: Ich liebe dich, mein Verlobter, aber diesen herrlichen Brillantring, den du mir da gekauft hast, den will ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese beiden je heiraten würden. Und auch die Gemeinde, die vom Bräutigam übersandten Gnadengaben ablehnt, wird nicht bereit sein, ihm gegenüberzutreten. Die Bibel sagt, wir sollen an keiner Gnadengabe Mangel haben, während wir das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Abschließend noch ein Bild aus Hebräer 9,28, das unsere Erwartungshaltung ausdrückt. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Nur denen, die ihn erwarten, wird er zum zweiten Mal erscheinen. Das lesen wir auch in Titus 2,11-13. Der letzten Bibelstelle dieser Lehreinheit, die so schön ist, dass ich sie nicht weglassen will. Es heißt hier: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Ich glaube, es gibt keine andere Motivation, die stark genug ist, um besonnen, gerecht und gottesfürchtig im jetzigen Zeitlauf zu leben, als die Erwartung der Erscheinung unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Im Griechischen heißt es wörtlich: indem wir auf diese gesegnete Hoffnung schauen und die Erscheinung des Herrlichseins des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Beachtet, dass die Bibel Jesus als unseren großen Gott bezeichnet. Er ist durch und durch göttlich. Und jeder, der ihn Heiland nennen will, muss ihn auch Gott nennen. Er ist der große Gott und unser Heiland. Wer den Titel Gott abstreitet, hat auch kein Recht, den Titel Heiland zu verwenden. Doch die wahre Gemeinde, die ihn als Gott und Heiland anerkennt, führt in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter ein völlig anderes Leben als die Welt. Sie ist abgesondert und erwartet nur eins: das Offenbarwerden des Bräutigams.